gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spieß. Europe's Alternative Music. Hinter Radio Maradona. King Oliver, der Pionier des Jazz. Eine Kompilation, I'll Still Be King, bei der schon Louis Armstrong mitspielte. Eine Musik, die eine erstaunliche Lebendigkeit hat. Immer noch, obwohl die ersten Aufnahmen 1923 gemacht wurden, aber die Sinnlichkeit des Jazz zeigt sich schon hier ganz besonders. Die erste große Sängerin des Jazz, Bessie Smith, bis heute unvergessen. Ohne sie sind Sängerinnen wie Janis Joplin oder Amy Winehouse undenkbar. Heute immer noch ergreifend und mitreißend. Die CD heißt Downhearted Blues nach einem berühmten Stück der Blues-Sängerin und Autorin Alberta Hunter. Sie war eine Konkurrentin eigentlich von Bessie Smith, aber Bessie Smith hat das berühmteste Stück von Alberta Hunter auch besonders berühmt gemacht. I'm so disgusted, heartbroken too. die 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, im Emmons Verlag heute bei Radio Marabou. Der erste Superstar des Jazz, Louis Armstrong. Jeder kennt ihn auch heute noch nach Jahrzehnten. Unvergessen seine großen Hits. Und sein ausnehmend plastisches Trompetenspiel. Louis Armstrong hat so viel Gefühle in seine Soli gelegt, dass diese Musik die Leute stärker berührt hat als andere Musik zur selben Zeit. Und er hat es geschafft, Formen, musikalische Formen spontan zu entwerfen, die heute immer noch packend sind. Er war der erste große Komponist des Jazz, Jelly Roll Morton, der vom Ragtime zum Jazz fand. Er starb schon sehr früh, 1941, und behauptete, er hätte den Jazz erfunden. Was nicht ganz zutraf, aber er hat den Jazz durch zahlreiche, wundervolle Melodien und Kompositionen bereichert. Er war ein Musiker, der einen besonderen Witz hat. Schon der Name Jelly Roll, Gelee-Semmel bedeutet das. Und wenn man ihn anhört, dann wird man immer wieder auch über diese sehr originelle und eigenwillige Musik schmunzeln können. Die Kompilation im 111 Jazz-Album, die man gehört haben muss, heißt General Morton, Mr. Jelly Lord. Erschien im Emmons Verlag. Thank you. Django Reinhardt, ein Gitarrist, war der erste große Jazzmusiker Europas. Er war ein Musiker, der eigentlich durch einen Wohnwagenbrand die Möglichkeit zu spielen fast verloren hatte. Er hat sich die Finger der linken Hand so stark verletzt, dass er nur noch zwei der Finger verwenden konnte mit der Griffhand. Und trotzdem hat er es geschafft, einen Stil zu entwickeln, der einzigartig war und der sehr lebendig war. Die Soli von Django Reinhardt sind so griffig, wie Soli anderer Gitarristen zur selben Zeit nicht waren. Und noch heute gibt es viele junge Gypsy-Musiker, die ihn nachahmen und seine Musik lieben. Besonders unvergessen sind seine Aufnahmen, die er zusammen mit dem Geiger Stefan Grappelli gemacht hat. Und die CD ist eine Kompilation aus mehreren CDs, die heißt Retrospektive 1934 bis 1953, Django Reinhardt. Thank you. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, präsentiert von Radio Marabu. Benny Goodman, nicht nur ein überragender Klarinettist, sondern ein Musiker, der sehr viel für die soziale Stellung seiner Mitmusiker getan hat. Er hat 1938 mit einem gemischten Orchester Schwarz-Weiß in der Carnegie Hall ein Konzert gegeben, The Famous 1938 Carnegie Hall Konzert, was bis heute als eines der großen Meisterwerke des Jazz gilt. Im selben Jahr hat in Deutschland die Reichsmusikkammer den Jazz verfemt als sogenannte entartete Musik und in den USA im Januar 1938 war diese Musik zu Hochkultur erhoben worden. Das sind die Unterschiede. Benny Goodman war ein Meister aller Klassen. Er spielte auch klassische Musik, das Klarinettenkonzert von Mozart zum Beispiel, aber er spielte eben auch hervorragend Jazz. Und dieser Ausdruck Meister aller Klassen war die Überschrift in der Zeitung Die Zeit, als Benny Goodman gestorben war und ein sehr, sehr flächendeckender Nachruf über ihn erschien. Thank you. Art Tatum, der Gottfaser aller Jazz-Pianisten. Von hoher Musikalität und mit einer brillanten Technik beeindruckte er alle Kollegen über Jahrzehnte noch nach seinem Tod. Egal ob Thelonious Monk oder Oscar Peterson, alle erklärten, dass Art Tatum sie beeinflusst habe. Dieser Musiker hatte eine Kontrolle über das Klavier, die schier unvorstellbar war. Im Grunde sind die Stücke, die man von ihm hören kann, so gespielt, dass man glaubt, zwei Klaviere zu hören. So viele Töne in wunderbarer Ordnung konnte dieser Pianist spielen, improvisierend. Und er hat damit die Jazzwelt nachhaltig beeindruckt und klingt immer noch eigentlich wie ein Musiker, der völlig aktuell ist. Das ist ein Ausschnitt aus den 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, auf Radio Marabu. Die Kompilation, die wir in unserem Band aufgenommen haben, heißt Hold That Tiger und setzt sich auf Original-Recordings von 1933 bis 1940 zusammen. Einer der großen Bandleader des Swing. Seine meisterhafte Aufnahme, The Duke Ellington Carnegie Hall Konzert, Januar 1943, schaffte den Sprung hin zur Kunstmusik mit einer komplexen Komposition. Duke Ellington war der erste ganz große Komponist des Jazz. Er schrieb Stücke, die einen weiten Bogen spannten und die immer auch afroamerikanische Identität spiegelten. Und wenn man heute Duke Ellingtons Musik hört, ist sie eigentlich immer noch eine unglaublich lebendige Musik, voller unerwarteter Klänge, grollende Trompeten und ein Orchestersound, den der Musiker wie ein Instrument verwendet hat. Er spielte auf dem Orchester, spielte nebenbei aber auch auf dem Klavier ganz, ganz sparsame Töne. Eine von 111 Jazzalben auf Radio Marabu. And now comes our latest attempt, our probably our most serious attempt, and definitely our longest composition. However, in mentioning the length of Black, Brown, and Beige, we would like to say that this is a parallel to the history of the American Negro, and of course, it tells a long story. And I hope that you will take into consideration the fact that in telling the story of the work song, for instance, which is the first theme, we use it in its many forms. For instance, when, you know, the work song is sung while you work, of course, there's a place for the song, and then there's a place to grunt, you know, and the impact of your work. And, of course, after that comes the spiritual theme, which is the second theme of the first movement. And today we find that the two are very closely related, and so it naturally necessitates developing the two and showing their close relationship. The first movement of Black, Brown, and Beige is called Black. Thank you. Alternative Music. And now, the next and second movement, which is Brown, is divided into three divisions. Of course, the first is the salute to the West Indian influence, and the second, the lighter attitude. Of course, that is representative of the younger generation who had so much to look forward to when the emancipation, the proclamation of emancipation was declared and came as a skyrocket. But, of course, there's two sides to all stories, and there was just a small group of very old people who had earned the right to sit down and rest on somebody's property, and, of course, their song was a very plaintive but tragic one. It's represented, and I wanted to call particular attention to it because it's represented in a couple of duets, one of the baritone and tenor sax, and the other with the trumpet and trombone duets. The third, of course, which we call Mauve, and is the blues that follows after the many triangles that developed after the great Negro heroes of the Spanish-American War. And as I say, the blues is born of these triangles. The second movement. The blues ain't nothing. The blues ain't nothing but a cold gray day. And all night long it stays that way. And something that leaves you alone. Ain't nothing I want to call my own. Ain't something with sense enough to get up and go. Ain't nothing like nothing I know. The blues don't, the blues don't know. The blues don't know nobody as a friend. Ain't been nowhere where they welcome back again. The low, ugly, mean blue. Nothing.